NDR Kultur. Hörspiel. Ein Sommermorgen. Ich habe gerade einen langen Spaziergang quer über die Wiesen hinab zum Strand gemacht und auf dem ganzen Weg gespürt, wie allein ich bin, nun, da alle fort sind. Mutter ist natürlich noch hier und malt wie eh und je in ihrem Atelier. Perfekt, still, wunschlos glücklich. Sie hat lang und hart gearbeitet, um diesen Zustand zu erreichen. Und auch wenn der Rest der Welt glaubt, sie habe ihn schon vor einiger Zeit erlangt, weiß ich, dass sie gerade erst dort angekommen ist. Ich weiß es, weil ich sie mein Leben lang beobachtet habe. Ich bin ebenfalls immer noch an exakt demselben Ort. Nur, dass ich mich eines Tages entschieden hatte, unsichtbar zu werden. Dazu kam es vor 10 Jahren, in jenen hellen Sommernächten, in denen so viele ertranken. Und jeden Mittsommer denke ich, dass die Ereignisse jenes Jahres nie stattgefunden hätten, wären sie nur am Leben geblieben. Also ich meine die Siegfriedson-Brüder. Es begann vor 10 Jahren. In hellen Sommernächten. Hörspiel in 2 Teile nach dem Roman von John Burnside. Aus dem Englischen von Bernhard Robben. Hörspielbearbeitung Barbara Meerkötter. 1. Teil. Etwa 10 Tage, nachdem ich Mads Siegfriedson zuletzt gesehen hatte, wurde er einige Kilometer von hier aus dem Malangenfjord gezogen. Es heißt, er sei bei Skugness ins Wasser gegangen und zurück zur Anlegestelle bei Strömsbukta getrieben worden, also nicht weit von dort, wo ich wohne. Auf halbem Weg nach Kvaløya und der Fahrrinne, in der die großen Kreuzfahrtschiffe und Frachter aus Tromsø hinaus aufs offene Meer fahren, fand man im Fjord ein dahintreibendes Boot. Aber als Dieb kam wohl niemand so wenig in Frage wie Mads Siegfriedson. Und kein Mensch konnte auch nur erahnen, was der stille, gut erzogene Junge mitten in der Nacht auf dem Wasser gesucht haben mochte. Das Ganze blieb ein Rätsel. Und jeder hegte eine eigene Theorie, warum Mads in diesem Boot gewesen war und was er vorgehabt haben könnte. Was mich betrifft, so hatte ich keine eigenen Theorien, jedenfalls damals nicht. Mads ging in meine Klasse und ich hatte ihn immer gemocht, auch wenn wir uns nicht besonders nahe gestanden hatten. Vor allem mochte ich sein bleiches Strubbelpeterhaar und das seltsam schiefe Lächeln, das er aufsetzte, wenn Lehrer eine Frage stellten, die er nicht beantworten konnte. Er hing ständig mit seinem Bruder Harald zusammen, fast als wären sie Zwillinge, dabei war Harald 1 Jahr jünger. Und natürlich waren sie auch zusammen, als ich sie zum letzten Mal sah. Damals, am Gründlofstag. Sie sahen sich den Umzug auf der Sjögate an und standen auf der anderen Straßenseite mitten in einem Meer norwegischer Flaggen. 2 weißhaarige Jungen, deren Augen dem Umzug auf exakt die gleiche Weise folgten, deren Hälse sich im gleichen Rhythmus reckten und deren Köpfe sich im gleichen Rhythmus drehten, wodurch sie seltsam mechanisch wirkten, beinahe wie Automatenmenschen auf einem altmodischen Jahrmarkt. Nur waren sie an diesem Tag nicht allein und eigentlich auch nicht mehr zusammen. Denn wo einst 2 gewesen waren, da waren nun 3. Mads, Harald und jene andere, Maja. Natürlich wusste ich, wer sie war. Sie ging seit einiger Zeit in Haralds Klasse, kam aber eigentlich nur zur Schule, wenn ihr der Sinn danach stand, bis sie schließlich gar nicht mehr auftauchte. Noch hatte ich allerdings keinen Grund zu der Annahme, dass sie den Jungen Böses wollte. Ich fand nur, dass irgendwas an ihr nicht ganz stimmte und dass Mads und Harald ganz und gar nicht zu diesem dunklen, leidenschaftlichen Mädchen passten. Natürlich hatte ich keine Ahnung, dass die Jungen zur Zeit der Mittsommerfeuer tot sein würden. Erst Mads und dann, 10 Tage später, sein kleiner Bruder Harald. Unerklärlicherweise in einem Meer ertrunken, das zu ruhig war, zu still und viel zu gleichgültig, um sich für sie zu interessieren. Es gab keinen Grund zu sterben, weder für Mads noch für Harald und gewiss nicht für Martin Crosby, Kyrre Opdahls Sommergast, der gar nicht erst hätte hier sein sollen. Es war ein langer, weißer Sommer der Geschichten, die unmöglich jemand glauben konnte. Geschichten, die wir alle akzeptierten, obwohl wir wussten, dass sie von Anfang bis Ende erlogen waren. Etwa 1 Woche nach Haralds Tod fing Kyrre Opdahl an, seine verrückte Hyldra-Geschichte zu erzählen. Er sagte zu mir und sicher auch zu jedem, der ihm zuhören wollte, sie hätte Schuld. Die Hyldra. Aber das ist lächerlich. Es gibt keine Hyldra. Vor allem aber gab es keine Erklärung dafür, warum Kyrre Opdahl gemeinsam mit dem Mädchen verschwinden sollte, das er so sehr hasste. Maja, die Hyldra. keinen Grund dafür, dass sich die beiden auf dem Weg von unserem Haus zum Strand in nichts auflösten und nur einige Flecken im Gras hinterließen, bei denen es sich um Asche oder Staub gehandelt haben könnte. Eine Spur, die der Regen fortspülte, ehe sie jemand sehen konnte. Nur ich habe sie gesehen. Die Winter sind lang und die Sommer schlaflos. Da wird von Zeit zu Zeit jeder mal verrückt. Sein Leben lang verblüfft es Kyrre, dass die Menschen in seiner Umgebung alles so wörtlich nahmen. Sie stellten sich die Hyldra als eine hübsche Frau vor, die im roten Kleid auf den Wiesen tanzte und nur auf eine Gelegenheit wartete, junge Männer zu umgarnen und ins Verderben zu locken. Für einen wahren Gläubigen wie Kyrre verhielt es sich natürlich nicht derart simpel. Doch ich begriff es. Ich wusste es. In Kyrres Haus lauerten Schatten in den Falten jeder Decke. Dort huschte ein unmerklicher Schauder über das Wasser im Glas, über die Sahne in der Schüssel auf dem Tisch. Überall taten sich winzige, fast unendlich kleine Schlupflöcher der Verheerung im Gefüge der Wirklichkeit auf. Eine Verheerung, die aufkommen konnte und einen fand. Wie der erste Windstoß eines Unwetters den Ruderer auf offenem Meer findet. Stell dir vor, ein junger Mann geht am Strand spazieren und trifft dort auf ein unfassbar schönes Mädchen und verliebt sich in sie. Nun, vielleicht begehrt er die junge Frau auch nur so sehr, dass er sich einredet, verliebt zu sein. Auf jeden Fall ist er ihr dermaßen verfallen, dass er ihr überall hin folgt. Er ist ihr gänzlich ausgeliefert und anfangs auch überglücklich. Glaubt er doch, sie würde seine Liebe erwidern. Sie lächelt, lockt ihn zu sich, führt ihn am Strand entlang. Und doch könnte er, wenn er nur genau hinsehen würde, erkennen, dass sie eine Illusion ist und keine Substanz hat. Von vorn betrachtet ist sie vollkommen schön, absolut begehrenswert. Doch gelänge es ihm nur, hinter die schöne Maske zu sehen, würde er entdecken, dass in ihrem Rücken eine bestürzende Leere klafft. Ein winziger Riss im Gewebe der Welt, durch den alles ins Nichts fällt. Das sieht er natürlich erst, als sie ihn bereits zu einem entlegenen, einsamen Platz gelockt hat. Dorthin, wo das Chaos lauert. Düstere Felsen, wilde Tiere, eine kalte, schnelle Unterströmung. Kyrre glaubte an diese Dinge. Doch es hatte nichts mit Ungeheuern oder Feen zu tun. Und nun merke ich, dass ich auch daran glaube. Und irgendwo gingen 5 Seelen verloren und die Hyldra verschwand. Obwohl ich nicht mit Sicherheit behaupten kann, dass sie alle wirklich verschwunden sind. Weshalb ich immer wieder dahin zurückkehre, wo ich sie zuletzt gesehen habe, um dort nach Spuren Ausschau zu halten, die auch längst verschwunden sind. In dem Moment, in dem ich aufwachte, wusste ich, dass irgendwas nicht stimmte. Ich hatte ein Gefühl, wie es einem manchmal beim Aufwachen überkommt. Eine unbestimmte Furcht, die im Traum beginnt und sich dann, wenn die Nachtlogik schwindet, für kurze Zeit zu einem dunklen, lauten Schatten verhärtet, ehe sie in nichts als Tageslicht und Märchenklischee zerfällt. Einen Moment lang meinte ich, mich zu fürchten. Und ich wusste nicht genau, wo ich mich befand. Dann begriff ich. Es war Samstagmorgen in unserem grauen, sonnenbeschienenen Haus über den Wiesen. Einem Haus, das im Laufe der Jahre zu einer Metapher geworden war für eine gewisse Lebensart. Ein grau gestrichenes Holzhaus, das man weltweit an Galeriewänden in Oslo, London und New York auf seltenen, sehr teuren Landschaftsbildern der für ihre Zurückgezogenheit berühmten Malerin Angelika Rostal sehen kann. Einer Frau, die mit ihr zwar keine Ähnlichkeit hat, aber dennoch meine Mutter ist. Es musste irgendwann nach 11 Uhr sein, da Mutters Freunde, Mutters Freier, um diese Zeit ins Haus kamen. So wie jede Woche, bei jedem Wetter, stets pünktlich, stets mit Geschenken. Saatpäckchen oder junge Pflanzen von Hasta, Bücher und Zeitungsausschnitte von Rüvol, unserem handsamen Gelehrten, der wie Kyrre Obdal seine Zeit mit dem Sammeln von Geschichten verbrachte, und Konfekt oder edle Teesorten von Rott aus seinem Laden in Tromsø. Und sie hatten immer eine Geschichte parat. Ein bisschen Tratsch und Klatsch aus der Gegend, deren Einzelheiten sie sich sorgsam gemerkt hatten, damit sie bei Tee und Gebäck etwas zu erzählen wussten. Jeder für sich genommen war anständig, ja, sogar bemerkenswert. Zusammen aber stimmten sie mich traurig, weil sie so verliebt in meine Mutter waren und weil so offensichtlich keiner erwartete, je erhört zu werden. Ich mied ihre Gesellschaft, wenn irgend möglich. Meist verbrachte ich die Samstagvormittage mit Kyrre Opdahl und träumte über einen Becher Kaffee vor mich hin, während er an irgendeiner alten Wanduhr oder einem Außenbordmotor herumbastelte. Oder ich war draußen beim Bootshaus, wo er den Fähren und Frachtern nachsah auf ihrer Route zum Nordkap und nach Russland. Oder bei seiner kleinen Sommerhütte, während er sie für die nächsten Mieter herrichtete. Eigentlich kam es nicht darauf an, wo ich mich aufhielt, solange ich nicht hier war. Ich sah zum Wecker auf dem Nachtschränkchen. Exakt 11.55 Uhr. Sie waren also seit fast einer Stunde da und ich war noch im Haus. Die Freier. Das war mein Name für sie, nicht ihrer. Freier wie die Männer im griechischen Mythos. Gekommen, um Penelope zu bezirzen oder auch nur, um lang genug auszuharren. Während ihr Gatte auf weindunklen Meeren umherirrte und sich mühte, den Weg nach Hause zu finden. Ich glaube, es amüsierte meine Mutter ein wenig, dass das Leben anfing, die Kunst zu imitieren. Meine Mutter, Angelika Rostal. Die bekannte Malerin, die der großen, weiten Welt den Rücken gekehrt hatte und in den Norden gekommen war, um als Einsiedlerin auf einer abgelegenen Insel zu leben. Eine Malerin, aber auch eine unglaubliche Schönheit. Manche Männer kamen nur einen Monat lang oder zwei zu den Teepartys am Samstagvormittag, um dann von Mutters Schönheit und Reserviertheit betrübt wieder ihre Wege zu ziehen. Doch die Kerntruppe, Haster, Rüvol und Rott, schaute jede Woche vorbei. Romantiker der alten Schule, die nichts mehr fürchteten, als dass ihre Gebete erhört werden könnten. Mutter tat nichts, um sie zu ermutigen. Doch muss ich sagen, dass sie ebenso wenig tat, um sie zu entmutigen. Im Gegenteil. Nie verriet sie irgendwem, was sie empfand oder nicht empfand. Sie servierte Tee und Kuchen und hörte ihren Besuchern zu. Und wenn sie gingen, machte sie sich wieder an die Arbeit, als hätte es keine Unterbrechung gegeben. Und doch, bedenkt man, wie sehr sie von dieser mysteriösen Frau fasziniert waren, wie begierig sie waren auf ihre Ansichten zu Malerei, Literatur und zum Leben im Allgemeinen, so war es interessant, zumindest für mich, dass keiner von ihnen je fragte, was für einen Platz denn ich im großen Lebensplan einnahm. Mutter war eine alleinstehende Frau mit einer Tochter im Teenageralter. Dennoch wurde nie gefragt, wer mein Vater war oder wo er sich gerade aufhielt. Und das fand ich schon seltsam, auch wenn ich wusste, dass Mutter niemals geantwortet hätte. Schließlich hatte sie selbst mir nie mehr als nur das absolut Notwendige erzählt. Ich hatte auf einer Party in Oslo einen Mann kennengelernt. Sein Name ist nicht weit davon Belang. Ich war kurz mit ihm zusammen, doch dann ist er unerwartet nach Argentinien gezogen und der Kontakt ist abgebrochen. Laut dieser Version der Ereignisse verließ der Mann sie, um seinen eigenen Interessen zu folgen. Weshalb Mutter zum Besten aller Beteiligten beschloss, mich allein zu erziehen. Und ich nahm ihre Geschichte für bare Münze. Das ist lange her. Außerdem geht's uns doch gut, oder nicht? Und ich musste zugeben, dass es uns tatsächlich gut ging. Einmal hörte ich die Freier über mich reden. Darüber, wie schwierig es doch für mich sein müsse, im Schatten einer solch bemerkenswerten Frau aufzuwachsen. Und einen langen Nachmittag grübelte ich darüber nach, ehe ich entschied, dass es schlichtweg Unsinn war. Ich lebte in meiner eigenen Welt, die Mutter für mich vorbereitet, mir dann aber überlassen hatte, damit ich sie nach meinen eigenen Wünschen formte. Mutter lebte so, wie sie es wollte, und ich habe immer gewusst, dass die Arbeit für sie an erster Stelle stand. Doch genau das gab mir die Freiheit, so zu leben, wie ich es wollte, und selbst zu entscheiden, was für mich an erster Stelle stand. Uns ging es gut. Heute jedoch hatte ich verschlafen. Ich stand auf und trat ans Fenster, um nachzusehen, ob Kyrres Lieferwagen an seinem üblichen Platz gleich am Wegende bei der Hütte stand. Und genau in diesem Augenblick, als ich über die Wiesen zum Strand schaute, begriff ich, dass es Sommer geworden war. Die Monate mit Schnee, dann Tauwetter, dann wieder Schnee, endlich vorbei. Ich öffnete das Fenster. Die Frische war überwältigend. Die Nacht zuvor war frostig und still gewesen. Nun hatte die Luft etwas Weiches. Einen Duft von junger Süße, von Gras, Wildblumen und sich in den Wiesen sammelnden Bergwasser. Ich konnte Vogelgezwitscher hören und vom Wind gesiebtes Murmeln aus Mutters Garten, fernklingende Rufe aus den Wiesen unten bei der alten Fährstelle und ein tiefes Dröhnen von der jenseitigen Fahrrinne. Gartenvögel, Weidenvögel, Strandvögel, weit fort das Tuckern eines Motorboots. Dieses überall einsetzende Treiben ist in den ersten Sommertagen immer eine Überraschung. Und doch, geht man an ein Fenster und sieht hinaus, scheint es, als gäbe es draußen nur Licht und Weite. Kyrre Opdahls Lieferwagen parkte vor der Hütte. Ich zog mir Jeans und Pullover an und ging auf den Treppenabsatz. Daran ist nichts merkwürdig. Selbst bei schönem Wetter sind die Strömungen da tückisch, das wissen wir doch. Ich blieb stehen, denn irgendwas war an diesem Morgen anders. Was um alles in der Welt hat ihr mitten in der Nacht da draußen zu suchen? In einem gestohlenen Boot, ganz allein? Das ist doch etwas merkwürdig, Amir. Findest du nicht? Das heißt, er sei schon immer ein bisschen fähig gewesen. Ja. Nun warten wir ab. Das würde mich nicht wundern, wenn mehr an der Sache ist, als der erste Blick von unten lässt. Warte einen Sekunden. Bei Ströms guckt doch. Nicht weit von dort, wo er wohnte. Allerdings nimmt man an, dass er von weiter oben heruntergeführt wurde. Mist! Ich war neugierig geworden. Konnte aber davon ausgehen, dass Kyrre, egal um was für eine Geschichte es sich auch handelte, ebenso gut wie jeder andere Bescheid wusste. Welche Form wir der Ordnung auch geben, wie kompliziert sie auch immer aufgebaut sein mag, sie bleibt letztlich doch eine Illusion. Weshalb irgendwann irgendwas aus dem Hintergrund rauschen und dem Schatten vortritt und in Frage stellt, woran wir so entschlossen glauben. Zumindest ist es meistens so in meinen Geschichten. Die ersten 3 Jahre meines Lebens wohnten wir in Oslo, aber an diese Zeit kann ich mich nicht erinnern. Ich kenne nur diese Insel, Kvaløya auf dem 70. nördlichen Breitengrad, hoch oben am Polarkreis, jenen Ort, den Mutter sich aussuchte, als sie entschied, alles zu ändern und mit ihrem Leben von vorn zu beginnen. Bis dahin hatte sie in Oslo eine große Wohnung, interessante Freunde und einen guten Ruf. Im wahren Leben ist dieses Etwas stets da und wartet dem direkten Blick verborgen, nur darauf zu erwachen. Eine Redewendung, ein Makel, ein unausgesprochener Wunsch. Es braucht nicht viel, die Schleusentore zu öffnen und das Chaos einzulassen. Dafür, dass Mutter zum Polarkreis zog, gab es eigentlich keinen Grund. Sie war nie zuvor dort gewesen und sie kannte keine Menschenseele nördlich von Trondheim. Aber als sie hier ankam, die Küste und das hohe graue Haus mit Blick über den Malangen sah, wusste sie, sie würde nie wieder fortziehen. Geschichten handeln im Grunde immer von Zeit. Wir hören gerne zu, weil wir wissen, dass diese Geschichte bereits vorüber ist. Wir wissen, wir leben glücklich bis ans Ende unserer Tage. Was bedeutet, dass jetzt nichts mehr geschieht? Und eben dies ist der Schlüssel zu einem glücklichen Leben. In der Gegenwart glücklich bis ans Ende der Tage zu leben. Ohne Vergangenheit, ohne Zukunft. Wenn ich heute drüber nachdenke, finde ich, es könnte stimmen. Deshalb hat sich Mutter für eben dieses graue Haus an eben diesem Straßenabschnitt zwischen Mjelde und Brensholmen entschieden. Sie wollte nicht unbedingt fern von anderen Menschen sein, sich aber von der Last der Zeit befreien. Und das geht nur, wenn man allein lebt. Ablehnen, abschlagen, abweisen, sich weigern, das sind die Worte, die am besten Mutters Verhältnis zur Außenwelt beschreiben. Nicht nur was ihre Arbeit, sondern auch was ihr persönliches Leben betrifft. Und je endgültiger ihre Weigerungen klingen, desto größeren Erfolg und höhere Bildpreise bringen sie ihr ein. Und sie wurde schließlich erst zu der Künstlerin, die sie heute ist, als sie Oslo verließ und in den Augen vieler Leute beruflichen Selbstmord beging. Unsere einzigen Nachbarn sind Kyrre Opdahl und seine Sommergäste. Kyrres Haus liegt unsichtbar gleich hinter dem Birkenwald und seine Hütte unten am Strand, über die Straße und eine kurze Wegstrecke durch die dahinterliegende Wiese. Doch ist sie von meinem Schlafzimmerfenster aus deutlich zu sehen. Auch vom Treppenabsatz, auf dem ich damals meist saß, um Wacht über den Fjord zu halten und das Kommen und Gehen von Kyrres Mietern zu beobachten, die ich mir während meiner Teenagerjahre zum Hobby machte. Du spionierst ihnen nach. Ich fand Kyrre im kleinen Schuppen neben der Hütte, wo er Spinnweben und Vogelkacke von den Liegestühlen wischte, die er seinen Gästen bereitstellte, damit sie sich um 3 Uhr morgens raussetzen und in der Mitternachtssonne lesen konnten. Was für ein Klischee! Er wusste, dass ich da war, aber blickte nicht auf. Tat er nie. Hi, hi! Tag auch. Er hatte Spinnweben im Gesicht. Gutes Timing. Ja, echt? Wollte gerade Pause machen. Kommst eben rechtzeitig, um den Kessel aufzusetzen. Niemand wusste, wie alt Kyrre Opdahl war. Es schien ihm bereits seit Jahrhunderten zu geben. War er doch so fester Bestandteil der Insel, dass er nach Belieben in ihr verschwinden konnte. Zumindest kam es mir so vor, als ich noch ein kleines Mädchen und er mein steter Begleiter war. Schon damals alt, das Haar kurz geschnitten, die Augen von einem überraschenden Kohlegrau. Ich denke mal, von der Sache mit Mats Sigfridsson hast du schon gehört. Während Kyrre sich die Hände wusch, setzte mein Herz einen Schlag lang aus. Ich wusste nicht, was mit Mats geschehen war, sondern nur, dass jemand ertrunken war. Was ist mit ihm? Du hast also noch nichts davon gehört? Nein. Was ist passiert? Mats Siegfriedsson bedeutete mir nichts. Ich fand ihn nur ein bisschen seltsam. Zum Beispiel, wenn ich sah, wie er, kaum von seinem Bruder getrennt, in einen merkwürdigen, apathischen Zustand verfiel. Distanziert vom Rest der Welt. Beinahe beängstigend allein. In solchen Momenten vermutete ich in ihm, ehrlich gesagt, eine verwandte Seele. Mir gefiel allerdings nicht, wenn ich mich in der Klasse umdrehte und ihn dabei ertappte, wie er mich anglotzte. Oder starrte er durch mich hindurch? Ich finde nur, er war ein Junge, der vielleicht begriffen hätte, wie ich die Welt sah, falls ich ihm je nahe genug gekommen wäre, sie ihm erklären zu können. Natürlich rede ich jetzt hier nicht von so etwas wie einer Liebesbeziehung. Mit 15, 16 hatte ich ein paar Beziehungen, die mir nahe gingen, aber in diesem Sommer war davon keine Rede mehr. Ebenso wenig, wie jetzt davon die Rede ist. Keine Liebesgeschichte, keine kleinen Geheimnisse und keine spätabendlichen Geständnisse am Telefon, auch keinen Sex. Ich halte mich nicht für unterdrückt, einsam oder frigide. Ich wurde nur damals den Gedanken nicht los, dass es sich dabei um einen Trick handelte. Dass Liebe zu dem gehörte, was ich haben sollte. So wie ich sauberes, fülliges Haar oder eine neue Stereoanlage haben wollte. Dennoch bekümmerte mich, dass Mats tot war. Und einen seltsam leicht verwirrten Moment lang kam es mir so vor, als wäre mir was genommen worden. Naja, Mats Siegfriedsson ist allein in einem Boot hinausgefahren. Das Boot gehörte ihm nicht. Und es war eine ruhige Nacht, weshalb es keinen ersichtlichen Grund dafür gab, warum er über Bord fallen sollte oder was immer sonst geschehen ist. Die Geschichte versprach mehr, als die bloßen Tatsachen andeuteten. Vielleicht, weil Kyrre sie erzählte. Allerdings muss festgehalten werden, dass nicht Kyrre, sondern ich es war, die zuerst an Maja dachte und sie aus der Menge am Grünlaufstag ans Licht zerrte. Ich habe Mats übrigens das letzte Mal am Grünlaufstag gesehen. Das ist ja echt noch nicht lang her. Zusammen mit Harald natürlich. Und einem Mädchen aus Haralds Klasse, Maja. Was ist so seltsam daran? Zwei Jungen und ein Mädchen. Passiert schließlich nicht zum ersten Mal, dass sich Brüder ins selbe Mädchen verlieben. Nein, ich glaube nicht, dass es darum ging. Worum dann? Weiß nicht. Ich war überrascht, sie mit ihnen zusammen zu sehen, aber bestimmt gibt es dafür eine ganz simple Erklärung. Und sicher hat es auch nichts zu tun mit... Mit was? Mit Sex? Liebe? Dreiecksgeschichten? Und was es auch gewesen sein mag... Der Junge hat jetzt seinen Frieden gefunden. Außerdem sind es nicht die Toten, mit denen wir Mitleid haben sollten. Armer Harald. Ich weiß gar nicht, wie er ohne Mats zurechtkommen wird. Immerhin ist er nicht allein. Hä? Dachte er an Maja? Oder meinte er mich? Frag mich nur, wo mein Gast bleibt. Er kommt für den ganzen Sommer, weißt du? Ehrlich? Bis wann? Ende September, hat im Voraus bezahlt. Sagt, er braucht einen Ort, an dem er arbeiten kann. Ein bisschen Frieden und Ruhe findet. Was für Arbeit? Hat er nicht gesagt. Schade. Aber das ist doch gut, oder nicht? Hoffe ich doch. Kommt schließlich ganz darauf an, wie er so ist. Man weiß ja nie. Als ich gegen 4 Uhr nach Hause kam, waren die Freier schon lang fort. Mutter hielt sich in ihrem Atelier auf. Und im Haus herrschte jene Atmosphäre, als wäre es, wenn schon nicht ganz verlassen, so doch nur von Phantomen bewohnt. Im Grunde ist das Haus eine Illusion. Vielmehr eine Abfolge von Illusionen. Die bequemen Möbel im Parterre, die gut bestückte Küche, die Bilder an den Wänden, Ausstellungsposter, Drucke und Zeichnungen von Leuten, die Mutter in Oslo und Bergen kannte, die Bücher in den Regalen. Es ist alles exakt so, wie man es in einem Haus wie dem unseren erwartet. Nichts ist wirklich überraschend. Nichts gibt auch nur das Geringste über die Frau preis, die hier wohnt. Der einzige Hinweis darauf, dass in diesem Haus eine Künstlerin wohnt, ist das Gemälde, das über dem Sessel auf dem Treppenabsatz vor meinem Schlafzimmer hängt. Auf den ersten Blick ist es kein besonders beeindruckendes Bild. In einem Katalog wird es vermutlich unter dem Titel »Studie eines jungen Mädchens« geführt. Eine sorgsame Betrachterin wird rasch erkennen, dass es sich bei dem Modell um die Tochter der Malerin handelt. Aber nicht, dass dies Mutters letzter Versuch war, das Bildnis eines Menschen zu malen. Begonnen und unvollendet gelassen 3 oder 4 Jahre, nachdem sie die Porträtmalerei angeblich für immer aufgegeben hatte. Irgendwas klappt nicht. Ich muss es eine Weile liegen lassen. Warum? Was stimmt damit nicht? Alles bestens. Ich brauche nur eine Pause. Anfangs hatte ich mich nicht gerade darum gerissen, ihr Porträt zu sitzen. Doch als sie das Bild nun beiseite räumte, konnte ich meine Enttäuschung nicht verbergen. Und auch nicht dieses Gefühl im Hinterkopf, irgendwie versagt und nicht dem Bild entsprochen zu haben, das sie gesucht hatte. Und? Kann ich es sehen? Noch nicht. Erst wenn ich herausgefunden habe, woran es liegt. Und auch dann erst, wenn es fertig ist. Nur wurde es nie fertig. Es war ihr letztes Porträt. Zumindest das letzte bis zu jenem Sommer, in dem sie in einigen raschen Sitzungen die Hyldre malte. Und es blieb monatelang im Atelier, fortgesperrt in einen Schrank. Bis sie später, in den dunklen Stunden des folgenden Winters, als ich in der Schule war, herausgeholt und auf den Treppenabsatz gehängt hat. Direkt vor meine Tür. Sie hatte mir ein Geschenk gemacht, das sie nicht erklären, mir aber ebenso wenig vorenthalten konnte. Auf jeden Fall verbrachte ich den Rest des Tages damit, mir irgendwelche Bildbände anzusehen. Ich hätte auch gern einfach nur gelesen. Aber so oft ich einen Versuch machte, fing ich an, mich zu fragen, was aus meinem Leben werden sollte. Welche Universität? Welche Studienfächer? Welche Laufbahn? All die typischen Fragen für jemanden in meinem Alter. Fragen, die mich nicht im Mindesten interessierten. Ich wusste, dass es eine Zukunft geben würde. Nur wollte ich mich erst damit befassen, wenn ich soweit war. Und ich weigerte mich zu tun, was man von mir erwartete. Ich wollte mich frei entscheiden. Die Zeit verging rasch. Und es wurde 8 Uhr, ehe Mutter auftauchte, um uns etwas zu essen zu machen. Ich merkte an, dass sie etwas beschäftigte. Und kaum waren wir mit dem Essen fertig, verschwand sie auch wieder im Atelier. Vermutlich für eine weitere lange Nacht. Ich räume den Tisch ab. Danke, sagte sie und lächelte. Ich liebte dieses Lächeln. Es war nicht das prachtvolle Lächeln, das sie den Freiern oder den 2, 3 Journalisten vorbehielt, die in unser Haus kamen. Es war einfach nur ein Lächeln. Ist schon in Ordnung. Ich weiß ja, wie beschäftigt du bist. Und du? Was machst du? Ich wollte zurücklächeln, aber mir fiel das Lächeln nicht leicht und ich konnte es auch nicht besonders gut. Ich mach den Abwasch. Als ich noch klein war, hat Mutter oft lauthals über mich gelacht und schockiert getan angesichts meiner Ernsthaftigkeit. Und danach? Ich schüttelte den Kopf. Und dann lächelte ich, wenn auch nur ein bisschen, da mich die Vorstellung, wie ich den Rest des Tages verbringen würde, glücklich machte. Nichts. Nichts. Und damit meinte ich nicht diesen Tag, nicht allein die nächsten Stunden, sondern etwas, was ich mir noch nicht recht zusammenreimen konnte, obwohl ich wusste, dass es dort war, irgendwo in meinem Hinterkopf. Eine neue Möglichkeit, ein Versprechen. Ich werde mich in einen Sessel setzen und absolut gar nichts tun. Es muss gegen 10 Uhr gewesen sein. Und weil wir Mitnazul hatten, sah ich ihn ziemlich deutlich. Vielleicht aber auch, weil er so offensichtlich fehl am Platz wirkte. Einen Moment lang glaubte ich, ihn mir bloß einzubilden. Ich war Martin Crosby nie zuvor begegnet, wusste aber, er war Kyres Sommergast. Er hatte diesen verwirrten, leicht abwesenden Blick des kürzlich Eingetroffenen. Er stand an dem Gartentor und schaute zum Haus hinauf, als meinte er, es eigentlich kennen zu müssen, könne sich aber nicht mehr recht erinnern. Natürlich war er mit der echten Mitnazul nicht vertraut und er durfte auch kaum mit ihrer Wirkung gerechnet haben. Diese Mitsommernächte können blau sein, rot-golden oder silbergrau, je nach Wetterlage und auch, wie Mutter gern behauptet, je nach Stimmung der Beobachterin. An jenem Abend damals war es nach dem ersten richtigen Sommertag frisch und kühl und es herrschte eine stille, silbrig-weiße Dämmerung, die alles in gespenstisches Licht tauchte. Geisterhafte Pfade wandten sich an unserem Haus vorbei zum Strand, als würden sie wie aus ferner Vergangenheit für eine Nacht wieder sichtbar. Geisterhafte Vögel schwebten über dem glasigen Wasser des Fjords. Geisterhafte Wiesen erstreckten sich kilometerweit in jede Richtung. Jeden Grashalm und jeden Blumenstängel umgab quecksilbriges Licht. Auch Martin Crosby hätte man leicht für einen Geist halten können. Hatte er doch nichts Tatsächliches an sich, sah man einmal von seiner unerwarteten Anwesenheit hier ab, hier. An einem Ort, wo er nicht sein sollte. Und selbst seine Anwesenheit wirkte so provisorisch wie das Gespinst einer Sommernacht, das jeden Moment zerfallen und vergehen konnte. Er wirkte verloren, verletzt, beinahe wie ein aus dem gewohnten Lebensraum gestromertes Tier, das sich zwischen Hinterhöfen, Drahtzäunen und Autos ausgesetzt fand. Nur war er hier auf dem 70. nördlichen Breitengrad, auf der südlichsten Insel einer Inselkette, die zusammengefasst wie ein Kleeblatt aussieht. Und hier kommt es nicht selten vor, dass Reisende sich zu Anfang einige Tage lang fragen, warum sie überhaupt gekommen sind. Denn nichts war, wie sie es sich vorgestellt haben. Und sie können das Licht, den Himmel und die tiefe Stille meist nicht verkraften. Es schien, als starre er unser Haus an und hoffte, es möge real sein. Und obwohl ich auf dem Treppenabsatz gut sichtbar war, war doch unverkennbar, dass er mich nicht entdeckt hatte. Er starrte mich direkt an und sah doch nichts. Nichts und niemanden. Dann drehte er sich um und ging den Weg zurück, ohne sich noch einmal umzuschauen. Vielleicht hatte ich mich genau da entschieden, unsichtbar zu werden. Ich kann es nicht mehr genau sagen. Ich bin auf diesen Wiesen geblieben, am Ufer des Malangen Fjords, wo ich schon immer war. Und ich habe überhaupt nichts getan. Zumindest nichts anderes, als mich für das Leben zu entscheiden, das ich nun führe. Ein Leben, von dem manch eine sagen würde, es sei keines. Keine Karriere, kein Ehemann, kein Liebhaber, keine Freunde oder Freundinnen, keine Kinder. Ich bin auch keine Künstlerin wie Mutter, jedenfalls keine Künstlerin herkömmlicher Art. Ich schaue einfach über die Wiesen, über das Wasser. Ich passe auf. Es muss am Donnerstag gewesen sein, als ich zu Martin Crosby ging. Ich wollte nicht bespitzeln. Ich wollte nur den Kopf durch die Tür strecken und Hallo sagen. Vielleicht war es die Langeweile. Auf jeden Fall war es ein warmer, ruhiger Tag, wenn ich mich recht erinnere. Nur der Hauch einer Brise, die vom Fjord herüberwehte. Und die Seeschwalben flitzten nur wenige Meter vom Strand entfernt über die Wellen, wie gebannt von dem, was für sie ein komplexes Puzzle aus Licht und Bewegung sein musste. Ein endlos sich veränderndes Gewirr aus Grau, Silber und Salzblau, das sie in den langen weißen Tagen bis zur Mitternachtsdämmerung von Moment zu Moment neu deuten mussten. Ich blieb einen Moment stehen, um aufs Meer hinauszusehen. Und als ich mich umdrehte, sah ich ihn einige Schritte rechts von mir am Bootshaus sitzen. Er saß mit dem Rücken zur Tür und hatte bei meiner Ankunft allem Anschein nach in einem Buch gelesen. Was für ein Klischee. Hier steht, April sei der grausamste Monat. Ich kannte die Zeile. Finde ich nicht. Hier steht... Januar. Keine Ahnung, warum ich mich auf sein Spiel einließ. Januar, keine Frage. Warum? Dunkel, kalt, Schneewehen auf dem Fensterbrett. Klingt schön. Ja, ist es auch. Bis man irgendwo hingehen muss. Sein Lachen klang ein wenig traurig, fand ich. Und was ist mit April? Was soll damit sein? Er ist der April grausam. Nein, der April ist eisig. Genau wie die vorhergehenden 5 Monate. Hier fängt es erst im Mai an zu tauen. Und dann ist es so wie jetzt. Was in gewisser Weise auch ziemlich grausam ist, fürchte ich. Grausam? Er musterte mein Gesicht, als dächte er, ich hielte geheimes Wissen zurück, das er brauchte, um an seiner neuen Wohnstadt überleben zu können. Es ist so weiß. Stimmt, es ist Sommer. Sommer? Ja, ich schätze, das ist es, aber es ist noch mehr. Ich fühle mich anders, seltsam. Ich fühle mich mir selbst fremd, meine Hände fühlen sich anders an, ich klinge anders. Ich finde mich kaum zurecht. Mir fielen die dunklen Ringe um seine Augen auf. Urplötzlich packte mich ein Anfall gänzlich ungewollten Mitleids. Ich schätze, Sie können auch nicht schlafen. Jeder auf diesen Inseln weiß, was einem der schlaflose Verstand vorgaukeln kann. Denn wir haben hier alle schon Panik geschmeckt, auch wenn wir es nicht zugeben. Im Nachhinein verstehe ich, dass es ihm an jenem Tag gelang, eine tapfere Miene aufzusetzen. Weil er, als ich auftauchte, wohl tatsächlich kurz davor gewesen war, in Panik auszubrechen. Er hatte versucht, sich mit dem Buch abzulenken. Vielleicht hatte er sich auch 1-2 Drinks gegönnt. Doch wuchs tief in ihm panische Angst. Angst vor der Weite. Angst vor der Zeit, vor allem vor der Zeit. Wie sich diese uralte Panik hinter den Augen anstaut und wie einen dann, wenn jemand vorbeikommt und alles in Stillstand zu erstarren droht, absurde Dankbarkeit überkommt, die man verzweifelt zu verbergen versucht. Da geht es Ihnen nicht allein so. Jeder fühlt das hier hin und wieder. Rüvol sagt, dieses erste Sommerlicht fordere etwas von uns ein. Rüvol? Wahrscheinlich glaubte er, ich zitiere einen berühmten norwegischen Schriftsteller und nicht unseren Ortsphilosophen. Ja, Siegfried Rüvol, einer unserer Nachbarn. Ach, ein Nachbar. Er schaute über die Wiesen zu unserem Haus, dann nach links und rechts, als suchte er nach weiteren Anzeichen für menschliche Besiedlung. Sind Sie denn auch eine Nachbarin? Wie bitte? Woher sind Sie gekommen? Sind Sie aus der Gegend? Also wenn jemand aus dieser Gegend stammte, dann ich. Ich komme aus dem grauen Haus gleich da oben. Irgendetwas an der Erinnerung, wie er an unserem Gartentor gestanden hatte, um zum Fenster am Treppenabsatz hinaufzustarren, ging mir gegen den Strich. Ja, natürlich. Vielleicht war er wirklich betrunken. Oder er hatte Drogen genommen. Darf ich Ihnen eine Tasse Tee anbieten? Ich kann nicht bleiben. Ich wollte nirgendwo anders bleiben. Ich muss zurück. Nun, es war mir ein Vergnügen, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ich heiße Martin. Martin Crosby. Er hielt mir die Hand hin. Und seine Finger waren kalt und trocken, wie gefrorenes Papier. Kommen Sie auf einen Tee vorbei, wenn Sie mal ein bisschen Zeit haben. Ich bin den ganzen Sommer hier. Ja, Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Auch wenn ich meine Nachmittage nicht damit verbringen wollte, Tee mit Martin Crosby zu trinken, glaube ich schon bei unserer ersten Begegnung gespürt zu haben, dass unsere Leben in den kommenden Wochen parallel verlaufen würden. Parallel. Ohne sich je zu berühren, doch grausam ineinander verschlungen. Verschlungen mag ich nicht. Ich weiß nicht mehr genau, wann der erste Brief eintraf. Aber ich erinnere mich noch, dass es etwa zu der Zeit gewesen sein muss, als Martin Crosby kam. Ich weiß noch, dass ich Martin mehrere Tage lang nicht gesehen hatte. Später erfuhr ich, er war an jenem Abend ins Bett gegangen, um 36 Stunden durchzuschlafen, was vermutlich das allerletzte Mal gewesen war, dass er genügend Schlaf bekam. Ich kann mir vorstellen, dass das, was ihm später widerfuhr, viel mit der Schlaflosigkeit zu tun hatte, die in jener ersten Woche seines Aufenthalts einsetzte. Er wurde beeinflussbar. Das wurden wir alle. Dazu kommt es hier hin und wieder. Mit Erhalt des Briefes hörte ich mit dem Spionieren auf. Denn mit einem Mal war mir, als würde jemand mich beobachten. Und auch wenn ich zugeben muss, dass ich etwas überreagierte, ich konnte damals die Angst nicht abschütteln, dass dieser jemand mich für den Rest meines Lebens beobachten wollte. Mich beobachten und sich einmischen. Der Brief. Ein einziges weißes Blatt und liniertes Papier. In einem glatten, cremefarbenen Umschlag. Kam von einer Frau in England, die behauptete, mit meinem Vater zusammenzuleben. Ich war nicht da, als er abgegeben wurde. Und da er an mich adressiert war, hatte Mutter ihn auf dem Küchentisch liegen lassen. Ich bekomme auch heute nicht oft Post. Doch dürfte damals jeder Brief ein Ereignis gewesen sein. Noch während ich ihn las, wusste ich, dass Mutter nie danach fragen würde, weil sie ihn für meine Privatangelegenheit hielt. In dieser Hinsicht hat sie es schon immer sehr genau genommen. Aber ein Brief aus England, der aus heiterem Himmel eintrifft, muss sie neugierig gemacht haben. Überraschend aber, zumindest im Nachhinein, ist die Tatsache, dass der Brief nicht viel preisgab und auch nichts von mir verlangte, jedenfalls nicht direkt. Dennoch traf mich sein Inhalt wie ein Schock. Denn nach 18 Jahren erfuhr ich nun von der Existenz meines Vaters, Aril Fredriksen. Ein Name, der mir seltsam vertraut vorkam. Die Verfasserin des Briefes, sie hatte mit Kate Thompson unterschrieben, erklärte, dass er während der letzten 18 Jahre kreuz und quer die Welt bereist habe. Erst als Auslandskorrespondent, dann als Reiseschriftsteller. Jetzt aber sei er krank. Und sie wolle mich dies wissen lassen. Wobei sie hoffe, ich würde sie nicht aufdringlich finden. Und dass ich, auch wenn sie für mich eine Fremde sei, in ihr doch eine wohlmeinende Fremde sehen möge. Eine wohlmeinende Fremde. Sehr komisch. Was genau wollte sie von mir? Irgendwas musste sie wollen, sonst hätte sie nicht geschrieben. Und sie musste auf meine Neugier gesetzt haben. Neugier auf einen Vater, den ich nie kennengelernt hatte. Sicher, als ich noch kleiner war, wollte ich Antworten haben. Aber ich bekam stets aufs Neue dieselbe vage Geschichte vorgesetzt, die von der Party in Oslo und Argentinien. Und irgendwann interessierte es mich einfach nicht mehr. Außerdem hatte ich alles, was ich benötigte. Schon mit 7 Jahren wusste ich, wer ich war und was ich brauchte. Und vielleicht war das entscheidend. Vielleicht lehrte mich Mutter eben diese eine Lektion, die mir ein Selbstvertrauen schenkte, wie wir es nur gewinnen, wenn uns genommen wird, was einmal wesentlich gewesen zu sein schien. Ich finde das fair. Ich war zufrieden mit dem, was ich hatte. Und wenn ich etwas in dem Leben, wie ich es bis dato gelebt hatte, ändern könnte, dann würde ich zu jenem Augenblick zurückkehren und diesen Brief und damit all das, was er nach sich zog, in ein Mitsommernachtfeuer werfen und zusehen, wie er in Rauch aufgeht. Ich habe den Brief aber nicht ins Feuer geworfen, sondern ihn sorgfältig an einem Ort versteckt, wo Mutter ihn nicht finden konnte, und wartete. Mir lag nicht daran, grausam zu sein, aber ich spürte keinerlei Verlangen, in diese Sache hineingezogen zu werden. Also beschloss ich zu glauben, dass ich diese Kate Thompson mit meinem Schweigen als angemessene Reaktion auf eine Nachricht abfand, die ich nie zu erhalten gewünscht hatte, die im Grunde eine Zumutung war. Ich wollte keine Entscheidung treffen. Ich saß in der Küche und aß ein Weißbrot-Sandwich mit Hühnerfleisch und Tomate, danach einen Apfel und etwas Jeitust und war fest entschlossen, mir den Brief aus dem Kopf zu schlagen. Es muss gegen 2 gewesen sein, als Mutter in der Tür auftauchte. Viel zu tun? Nicht der Hauch von Sarkasmus in ihrer Stimme. Eigentlich hätte ich ein bisschen Druck von ihrer Seite gebrauchen können. Die Schule war vorbei und ich hatte, was meine Zukunft betraf, wirklich nicht die geringste Ahnung, nicht einmal den Ansatz dessen, was man einen Plan nennen könnte. Ich lebte in der Gegenwart. Und die Gegenwart war ein köstliches, scheinbar endloses Zwischenreich. Eigentlich nicht. Und du? Ich sollte was tun. Aber um 2:30 kommt dieser Journalist, falls er sich nicht verfährt. Was für ein Journalist? Der Amerikaner. Ich hab dir doch gesagt, dass er kommt. Ich glaub nicht. Doch, hab ich. Er kommt extra aus New York, weiß der Himmel warum. Ich hab dir von ihm erzählt. Weiß nicht. Jedenfalls... Sie ließ mit einer übertriebenen Geste der Resignation den Kopf sinken. Muss ich mit ihm reden. Will ihn aber nicht mit hinauf ins Atelier nehmen. Kein Problem. Ich wollte sowieso noch einen Spaziergang machen. Du musst ja nicht gleich aus dem Haus gehen. Ich dachte nur... Nein, ich brauche frische Luft. Naja, wenn es dir nichts ausmacht. Er hat wirklich einen weiten Weg hinter sich. Normalerweise führte sie sich vor einem Interview nicht so auf. Schmeichelte ihr der weite Weg? Aber insgeheim glaube ich sowieso, dass sie diese Gespräche genoss. Interviews gestatteten es ihr, sich hin und wieder selbst zu überraschen. Es kam nämlich nicht darauf an, was die Interviewer gesagt oder mit welchen Herausforderungen sie Mutter konfrontiert hatten, sondern was sie gesagt oder gedacht oder eben nicht gesagt hatte während dieser langen Gespräche, die ihr eine neue Richtung eröffneten. Denn oft eilte sie, kaum waren die Besucher verabschiedet, in ihr Atelier und ließ sich vor dem nächsten Morgen nicht wieder blicken. Ich weiß nicht, ob die Hydra real existiert, aber ich weiß, dass es sie gibt. Ich weiß, dass sie gewissermaßen die Lücke im Gewebe der Welt ist, in der jeder unwillkürlich verschwindet, der von den alten Geschichten verdammt wurde. Ich weiß, dass sie früher oder später ans Tageslicht tritt und sich den nimmt, um dessen Willen sie gekommen ist. Als ich nur einige Stunden später heimkam, war etwas geschehen. Mutter und der Journalist saßen im Esszimmer bei Tee und Gebäck und redeten über naheliegende Fragen. Und da ich das stets unterhaltsam fand, blieb ich kurz stehen. Ich bin wegen des Lichts gekommen. Aus keinem anderen Grund. Ich wollte in diesem Licht arbeiten, mehr nicht. Wirklich? Das war Ihr einziger Grund? Der Ton beunruhigte mich. Der Mann klang überhaupt nicht wie ein Journalist. Einen Moment herrschte Stille. Und ich stellte mir vor, wie sie sich anschauten, womöglich lächelten. Zwei Menschen, die beschlossen hatten, sich einen Spaß zu gönnen. Ganz genau. Es war das Licht, das mich herführte. Das Licht und die Farben. Stille! Es gibt Farbnuancen, die wir nur im Norden sehen können. Kirschrot, Blattgrün, Aschblau. Die sind hier anders. Im Sommer offenbart das Licht um Mitternacht oder am frühen Morgen eine Tiefe, wie man sie im Süden nie zu Gesicht bekommt. Mit den Freiern hatte sie nie so geredet. Also, deshalb sind sie gekommen. Er spielte, aber es fühlte sich auch so an, als mache er eine Entdeckung. Genau. Also, sind sie nicht hergekommen, um allein zu sein? Ganz und gar nicht. Hier geht es ruhiger zu, da gebe ich Ihnen recht. Und ich arbeite besser, wenn es ruhig ist, aber das dürfte Sie wohl kaum überraschen, oder? Mutter schwieg einen Moment. Und ich konnte spüren, wie sie die Ohren spitzte. Allerdings lebe ich nicht allein. Meine Tochter wohnt auch hier. Das tust du doch nicht, Walif? Ich ging durch ins Esszimmer. Sie saßen am Tisch, doch nicht bei Tee und Gebäck. All das war fortgeräumt. Sie tranken Wein. Ich sah Mutter an. Ihre Augen leuchteten. Und sie wirkte entspannter, als ich sie seit Ewigkeiten gesehen hatte. Gibt es einen besonderen Anlass? Trink ein Glas. Mr. Verne hat den Wein mitgebracht. Mr. Verne stand auf. Nennen Sie mich Frank. Sie müssen Leaf sein. Ihre Mutter hat mir schon viel von Ihnen erzählt. Das war natürlich gelogen. Das wage ich zu bezweifeln. Ich fürchte, Leaf kennt mich ziemlich gut. Sie weiß, dass ich nur über meine Arbeit rede. Stimmt's, Leaf? Ich schenkte mir Wein ein, setzte mich aber nicht hin. Mehr oder weniger. Aber um darüber zu reden, sind Sie auch hergekommen. Nicht wahr, Mr. Verne? Mehr oder weniger. Er versuchte herauszufinden, was sich vor ihm verbarg. Mir ging der Gedanke durch den Kopf, dass er mich sicher entweder rätselhaft oder enttäuschend finden würde, da ich nichts zu verbergen hatte. Zumindest nichts, was ihn interessierte. Allerdings gebe ich mir auch große Mühe, mein Sujet kennenzulernen. Als Person. Und nicht nur, weil eine bestimmte Tätigkeit ausgeübt wird. Ach, da geben Sie sich keine Mühe. Bei mir dreht sich eigentlich alles nur um die Arbeit. Wir werden sehen. Frank Verne blieb bis zum späten Abend. Er saß immer noch mit Mutter im Esszimmer, redete und trank Wein, als ich mich schon längst entschuldigt hatte und nach oben gegangen war. Sie waren mir zu nah, zu plötzlich vertraut und das fand ich peinlich. Als Mutter ihn schließlich zur Tür brachte, war ich froh, dass er endlich ging. Weniger froh war ich allerdings, als ich hörte, wie er Mutters Einladung annahm, am nächsten Tag zum Essen zu kommen. Etwas geschah. Und auch wenn ich nicht wusste, was es war, wurde mir doch klar, dass das Leben nicht so weitergehen konnte wie bisher. Frank Verne, Kate Thompsons Brief, der Schulabschluss. Ich wollte das alles nicht. Ich wollte nicht, dass sich irgendwas änderte. Keine Briefe, keine Journalisten, keine ertrunkenen Jungen, keine Zukunft. Kyrre Opdahl tauchte tags darauf gegen Mittag mit seiner Werkzeugtasche auf. Er kam zur Hintertür. Der Handwerker ist da. Sein Besuch überraschte mich. Mutter hatte mir gegenüber nichts davon gesagt, dass etwas kaputt gegangen war. Früher, als ich klein war, kam Kyrre regelmäßig ins Haus. Aber dann ist zwischen ihm und Mutter etwas passiert. Was, weiß ich nicht. Es hat jedenfalls keinen Streit oder so gegeben. Nur scheinen sie, als ich 12, 13 Jahre alt war, eine zwar freundschaftliche, doch seltsam formelle Übereinkunft getroffen zu haben, die ein neues, nicht mehr ganz so zwangloses Regime mit sich brachte. Ich setze gerade Kaffee auf. Magst du auch eine Tasse? Mach dir meinetwegen keine Umstände. Ach, das Wasser kocht schon. Plötzlich fühlte ich mich verlegen. Frank Verne war oben, in Mutters Allerheiligsten. Und obwohl er nur gekommen war, um das Interview zu Ende zu führen, verstieß er gegen jene unausgesprochene Regel, die für alle galt, die dieses Haus betraten, dass oben keine Besucher gestattet waren. Während ich Kaffee machte, fühlte ich mich also hin und her gerissen zwischen dem Wunsch einerseits, diese Tatsache zu verheimlichen und dem Drang andererseits, Kyrre davor zu warnen, dass jeden Moment ein Fremder auftauchen konnte. Weiß Mutter, dass du kommst? Kyrres Antwort war ein schiefes Lächeln. Ja, ich wollte schon seit Tagen kommen. Ah, sie hat mir gar nichts gesagt. Naja, wir haben auch keine feste Zeit vereinbart. Nichts Genaues jedenfalls. Verstehe. Naja, wenn du willst, kann ich sie holen. Sie ist in ihrem Atelier. Sie hat gerade Besuch. Aber der wird nicht mehr lang bleiben. Das überraschte ihn natürlich. Doch ließ er es sich kaum anmerken. Ach, lass mal. Stör sie nicht. Ich mache mich lieber an. Es ist nur ein Journalist. Ich mache mich direkt an die Arbeit und verschwinde dann wieder. Muss sowieso noch ein paar Sachen unten an der Küste erledigen. Er trank den Kaffee aus. Und ich folgte ihm auf die andere Hausseite, zum unaufgeräumten, nach Erde riechenden Gartenzimmer, in dessen hinterste Ecke der Trockner stand. Schreckliche Sache, das mit Harald Siegfriedsson. Was für eine Sache? Hast du noch nichts davon gehört? Harald ist ertrunken, genau wie sein Bruder. Irgendwie hatte ich gewusst, was er sagen würde. Das schwöre ich. Trotzdem schockierte es mich, als ich die Worte tatsächlich aus seinem Mund hörte. Weil es natürlich unmöglich war. Zwei Brüder ertrinken in nur wenigen Tagen Abstand. Nein, das geht nicht. Wann ist es passiert? Vor 2 Tagen. Ich war schockiert. Und das nicht nur angesichts des Geschehenen, sondern auch, weil ich so lange nichts davon geahnt hatte. Ich verstehe das nicht. Das ergibt doch keinen Sinn. Sie können nicht beide... Auf genau die gleiche Weise. Sogar mit demselben Boot. Man sollte doch meinen... Er blickte durch das Seitenfenster hinaus auf den Malangenfjord. Irgendwas ist mit diesen Jungen passiert. Da steckt mehr dahinter. Nein. Ich wusste genau, worauf er hinaus wollte. Das war eine seiner beliebtesten Redewendungen, wenn er die Zügel der Fantasie schießen ließ und die Welt, in der wir lebten, mit der alten, angeblich verschwundenen Welt verknüpfte, der Welt der Magie und der Geister, in der nichts so war, wie es schien und in der in jeder fortgeworfenen Keksdose oder leeren am Strand angespülten Flasche eine unbekannte Kraft steckte. Das ist schrecklich. Ich fragte mich, was Mutter wohl empfunden hätte, wenn ich ertrunken wäre. Wie würde sie es hinnehmen? Würde sie weiterhin in unserem grauen Haus wohnen können? Würde es am Samstagvormittag nach wie vor Teepartys geben? Würde sie weiterhin eine Welt malen, die mich von ihr genommen hatte? Ich kann gar nicht glauben, dass du noch nichts davon gehört hast. Alle reden darüber. Auch wenn sie es natürlich nicht verstehen. Was nicht verstehen? Sie halten es für einen Zufall. Sie denken, es sei nur ein Unglück. Sie begreifen nicht, dass diese Jungen auserwählt wurden. Wurden sie nicht. Das ist einfach blöd. Ich sage, dass du da bist. An diesem Abend aßen wir zusammen im Esszimmer. Mutter, Frank Verne und ich. Am Nachmittag hatten sie einen langen Spaziergang gemacht. Ich sah sie kommen und konnte erkennen, wie nahe sie sich waren, wie vertraut. Allein daran, wie sie nebeneinander hergingen, daran, wie Mutter ihn ansah, wie ihre Körper aufeinander zudrifteten und sich wieder entfernten, sich beinahe berührten und voneinander lösten. Das Ganze war ein Spiel und ich wollte nichts damit zu tun haben. Also, wie heißt der Fisch nochmal? Schereue. Schereue? Schereue. Mutter lächelte mich an. Ihr lag daran, mich einzubeziehen. Sagen Sie es nochmal. Schereue. Schöröje. Schöröje. Und was heißt das übersetzt? Saibling. Sie musste das Wort nachgeschlagen haben. Ach so. so. Das macht es einfacher. Und wie lebt es sich hier draußen so? Gut. Ehrlich? Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier viel los ist. Oh, Sie werden überrascht. Hier passieren allerhand seltsame Dinge. Aber das ist eine lange Geschichte. Was zum Beispiel? Naja, gerade sind zwei Brüder verschwunden. Ich merkte plötzlich, dass Mutter nicht allzu glücklich mit diesem Gesprächsthema war. Frank Verne spürte es ebenfalls, ignorierte es aber. Was meinst du mit verschwunden? Ach, ständig verschwinden irgendwelche Leute. Wenigstens das machen sie richtig. Ist dir je aufgefallen, dass es in diesen alten Geschichten immer ums Verschwinden geht? Jemand tritt hinaus ins Mondlicht und ist plötzlich fort. Aber das ist nicht eine dieser Geschichten. Sie schaute mich an. Die Warnung war nicht zu übersehen. Bist du dir sicher? Es ist immer eine dieser Geschichten. Die Winter sind lang und die Sommer schlaflos. Da wird von Zeit zu Zeit jeder mal verrückt. In der Nacht wurde ich plötzlich wach. Ich hörte nichts, spürte aber ihre Anwesenheit. Mutter und der Journalist, die in separaten Betten lagen. Er im Gästezimmer, der erste Gast seit jeher. Und doch eigenartig vertraut und von magnetischer Anziehungskraft. Rasch stand ich auf, zog mich an und eilte nach draußen an die kühle Luft. Das stille, klare Ende der Nacht war angebrochen. Kein Windhauch wehte. Und über mir schimmerte ein seltsames Weiß. Eine weiße Nacht. Ich machte mich auf den Weg zum Strand. Es tat gut, allein zu sein. Unbemerkt zu sein. In einer solchen Nacht wäre Mutter normalerweise in ihrem Atelier. Ja, das war es, was sie tun sollte. Sie sollte im Atelier stehen und das nächste Bild für die nächste Ausstellung malen. Sie sollte sich ganz und gar ihrer Arbeit widmen. Frank Verne sollte wieder in Tromsø sein und Mutter sollte ihn in jenem Augenblick vergessen haben, in dem er sich verabschiedete. So wie sie uns alle vergaß, sobald sie die Tür zum Atelier hinter sich schloss. Mit Geschichten ist das so. Sie erinnern uns daran, dass alles möglich ist. Alles ändert sich. Alles kann zu allem anderen werden. Und daran ist nichts Übernatürliches. Ich folgte dem Weg hinab durch den Birkenwald, überquerte die Küstenstraße und lief über die erste Wiese. Ich hielt mich abseits vom schmalen Pfad, der hinab zu Kyres Hütte führte, weil Martin Crosby nicht denken sollte, ich spionierte ihm nach. Das Gras war trocken, aber so dicht und üppig und mit Wildblumen und Schatten durchflochten, dass ich anfangs langsamer wurde, wie eine Badende, die im Wasser einen Sog spürt. Und genau das war der Moment, in dem ich am anderen Ende der Wiese das Mädchen sah, wie es vom Strand heraufkam. Im ersten Augenblick dachte ich, meine Fantasie spielte mir einen Streich. Gleich darauf aber wurde mir klar, dass es Maya war. Ich hatte sie seit dem Gründungstag nicht mehr gesehen, als sie mit den Siegfriedson-Brüdern dem Umzug zugeschaut hatte. Ich dachte daran, wie ich ihr einmal auf dem Schulflur begegnet war. Ein Mädchen mit kurzem Haar, federndem, buschikosem Schritt und einem leichten Schwung, der besagte, dass sie bereit war, es mit der ganzen Welt aufzunehmen. Nehmen wir Narziss. Er sah sich im Teich, zusammen mit all dem Übrigen, dem Himmel, den Bäumen, der Welt um ihn herum. Und vielleicht war er deshalb so glücklich. Er hatte geglaubt, allein zu sein, eine Welt zu sehen, die von ihm getrennt war, eine Welt anderer Dinge. Plötzlich aber erkennt er, dass er selbst in dieser Welt ist. Er ist real. Maya hatte in jenem Tag gelächelt. Nur war mir aufgefallen, dass sie die Fäuste geballt hielt. Und ihr magerer, vogelleichter Körper kam mir eher unterernährt als schlank vor. Sie tat nur draufgängerisch. Und an jenem Abend, als sie so schwungvoll aus dem Nichts auftauchte, an einem Ort, an den sie offensichtlich nicht gehörte, dachte ich, dass sie sich ebenso aufgesetzt wie damals benahm, was ich nun erst recht erbärmlich fand, da sie annehmen musste, dass niemand sie sah. In dem Glauben wollte ich sie auch belassen, also blieb ich stehen und beugte mich so weit hinab, dass mein Kopf auf einer Höhe mit den hohen Gräsern war. Und erst als Narziss die Wahrheit entdeckt und sieht, dass sein Ich ein Objekt in der Welt ist, so wie alle anderen Objekte auch, wird er zum Maler. Denn zum ersten Mal ist er Teil der Welt. Und Kunst ist seine Möglichkeit, sich dies zu bestätigen. Doch nun, da er weiß, dass er Teil der Welt ist, muss er sterben. Und er fällt ins Wasser. Er fällt ins eigene Spiegelbild. Denn er beugt sich vor, um sich genau zu sehen. Und sich beugen heißt fallen. Er hätte sich zurücklehnen, Abstand nehmen können, um die größeren Zusammenhänge zu sehen. Und das machen Maler ja auch, zumindest wenn es gute Maler sind. Oder Malerinnen. Meinst du nicht? 30 Sekunden lang, vielleicht auch länger, sah ich ihr zu, wie sie schwungvoll vom Strand den Hang hinauflief. Das Gesicht leicht zur Seite gewandt, die Arme etwas angehoben, als ertastete sie sich einen Weg durch ein Kraftfeld. Und dann, wenige Millisekunden später, war sie nicht mehr da. Ich habe sie nicht stolpern oder hinfallen oder gar sich bücken sehen. Nein, in einem Augenblick war sie da, im nächsten verschwunden. Einfach lächerlich. Abrupt blieb ich stehen, richtete mich auf und suchte das dichte Gewoge von Gras und Wildblumen nach ihr ab. Aber sie blieb verschwunden, als wäre sie nie dort gewesen. Es musste eine Illusion gewesen sein, die es mir erlaubt hatte, jene eine Person heraufzubeschwören, die den Schlüssel zum Rätsel in Händen hielt. Ich ließ mich offenkundig von meiner eigenen Sensibilität und einer verstörten Zuneigung zu zwei traurigen weißblonden Jungen, von der ich bis zu diesem Augenblick nichts geahnt hatte, blenden. Ich war nicht zu Hause, als am nächsten Morgen der zweite Brief kam. Verpackt in ein kleines, adrettes, auf herkömmliche Weise in dickes, braunes Papier geschlagenes und mit einer weißen Schnur umwickeltes Päckchen. Darin ein Buch. Zu Fuß nach Patagonien von Ariel Fredriksen. Darin wiederum ein Umschlag mit einer einzigen getippten Seite von Kate Thompson. Ob ich nicht in Betracht ziehen könnte, besagten Ariel Fredriksen zu besuchen, der noch immer im Krankenhaus liege und so fort. Eigentlich war das nicht sonderlich überraschend. Denn was läge näher als ein Treffen? Ich drehte und wendete das Buch. Auf der Innenseite des hinteren Einschlags entdeckte ich ein Schwarz-Weiß-Foto des Autors. Ariel Fredriksen war ein jungenhafter, selbstbewusster Mann um die 30, zumindest auf dem Foto. Mit schmutzig blonden, ziemlich langem, aus dem Gesicht gekämmten Haar, einer Frisur wie von einem französischen Intellektuellen der 60er Jahre. Er sah aus wie jemand, der sich bemühte, nicht bei dem Gedanken zu lachen, dass er für ein Autorenfoto posieren sollte. Was mir allerdings mit einem leisen Anflug von Entsetzen wirklich klar wurde: Es bestand kein Zweifel daran, dass er mein Vater war. Nicht der geringste Zweifel. Und deshalb habe ich den Brief Mutter gezeigt. Weißt du noch, wie ich dich vor Jahren gefragt habe, ob du meinen Vater geliebt hast? Das weiß ich noch. Du hast gemeint, du hättest nie darüber nachgedacht. Tja, stimmt. Und hätte ich es getan, wäre die Antwort nein gewesen. Du hast ihn nicht geliebt? Nein, habe ich nicht. Aber ich habe nicht darüber nachgedacht, wie gesagt. Hast du denn überhaupt jemals jemanden geliebt? Ich meine... Ich weiß, was du meinst. Und die Antwort lautet ja. Früher einmal. Vor sehr, sehr langer Zeit. Was ist passiert? Nichts eigentlich. Es hat nicht sehr lange gehalten und ich bekam keine Gelegenheit herauszufinden, was ich wirklich dachte. Möchtest du auch einen Kaffee? Ich nickte. Ich wusste, dass sie mir nicht ausweichen wollte. Ich nehme an, es geht um die Post, die du bekommen hast. Was will er? Der Brief kommt von einer Frau namens Kate Thompson. Ich glaube, sie lebt mit ihm zusammen. Aha. Sie hat mir ein Geschenk geschickt. Was für ein Geschenk? Ein Buch. Und jetzt will sie, dass ich ihn besuche. Ich hatte gar nicht vorgehabt, davon zu erzählen. Offenbar geht es ihm nicht gut. Er liegt im Krankenhaus. Sie glaubt, es könnte helfen, wenn ich ihn besuche. Ich verstehe. Und was hast du gesagt? Gar nichts. Ich war ein wenig schockiert, weil sie annahm, ich hätte auf Kate Thompsons Brief geantwortet, ohne zuvor mit ihr darüber zu reden. Ich habe ihr nicht geschrieben, ich wollte nicht. Sie neigte leicht den Kopf zur Seite. Ja. Weißt du, du musst irgendwas antworten. Alles andere wäre unhöflich. Unhöflich? Ja. Egal, wie du dich entscheidest, einfach ignorieren kannst du den Brief nicht. Warum denn nicht? Er hat mich schließlich 18 Jahre lang ignoriert, oder nicht? Sie blickte beiseite, als wollte sie mir Zeit geben, mich wieder zu fassen. Dabei war ich gar nicht verärgert. Offenbar hat er dich nicht selbst gebeten, sondern diese Frau, diese Kate Thompson. Stimmt, aber er ist es, der im Krankenhaus liegt. Und wo ist dieses Krankenhaus? In England. Da lebt er jetzt? Ja, aber... Das überrascht mich. Ich hätte nicht geglaubt, dass er da mal enden würde. Es liegt ganz an dir. Wenn du ihn in England besuchen willst, ist es für mich in Ordnung. Ich will aber nicht hin. Vielleicht wäre es ganz gut. Nachdem sie mir nahezu alles über ihn verschwiegen hatte, nahm sie offenbar an, mein mangelndes Interesse sei nur vorgetäuscht, um ihre Gefühle nicht zu verletzen. Wie könnte es etwas Gutes sein? Ich kenne ihn ja nicht einmal und ich will ihn auch gar nicht kennenlernen. Er ist krank. Mir egal. Er bedeutet mir nichts, überhaupt nichts. Ist ja schon gut. Reg dich nicht auf. Tu ich doch gar nicht. Es ist nur... Psst. Ist ja alles in Ordnung. Ich war bloß... Es ist okay, wenn du nicht fahren willst. Allerdings finde ich, dass du seiner Freundin schreiben und ihr Bescheid geben solltest. Wenn nicht ihr zuliebe, dann doch dir zuliebe. Den Rest des Nachmittags ließen wir uns treiben und wichen dem noch unerledigten Thema aus. Bis Mutter kam, in der Tür zu meinem Zimmer stehen blieb und offensichtlich vorhatte, im Vorbeigehen noch wenigstens eine Sache klarzustellen. Ich wollte nicht sagen... Du musst nicht fahren. Natürlich nicht. Es ist allein deine Angelegenheit. Das ist nicht allein meine Angelegenheit. Das geht uns beide an, würde ich mal behaupten. Nun ja, okay. Ich will nur nicht, dass irgendwer hierher kommt. Er liegt im Krankenhaus. Und allem Anschein nach ist er zu schwach zum Reisen. Bist du sicher? Ich war mir nicht sicher. Überrascht es dich wirklich, dass er nach all der Zeit seine Tochter kennenlernen will? Er hat mich bislang nicht sehen wollen. Was ist jetzt anders? Er ist krank. Sie blickte sich im Zimmer um, als suchte sie etwas. Es war nichts Bestimmtes, sondern ein allgemeiner Eindruck, eine Atmosphäre, das Gefühl, daheim zu sein. Das Haus war ihr so wichtig wie ihre Arbeit, war eine Verlängerung der Arbeit. Jener Teil ihrer Kunst, der einschloss, was die Kunst ausschloss. Ihre Tochter, ihre Freunde, ihren Besitz. Im Atelier wurde sie zur heimatlosen Einzelgängerin. Alle übrigen Sorgen wurden beiseite gewischt, alle Verbindungen gekappt. Du solltest hinfahren. Finde etwas über ihn heraus. Mir ist das nicht wichtig. Bilde dir nicht ein, dass dein Vater einfach verschwunden ist und uns sitzen gelassen hat. Das beleidigte mich, obwohl ich genau das dachte. Tue ich nicht. Hat er auch nicht. Ach, und was hat er dann getan? Ich bin mir ziemlich sicher, dass er damals versucht hat, Schlimmeres zu verhüten. Ach ja? Und was soll das sein? Sich nicht zu rühren? Einige Zeit verging. Ich erinnere mich nicht, wie lang jene Phase anhielt, denn im Nachhinein kann man sich ja nie daran erinnern, wie lange ein Zeitraum dauerte, in dem nicht viel geschah. Natürlich passierte etwas, wenn auch nichts Nennenswertes. Und kein Vorfall reichte aus, mir das Gefühl zu nehmen, dass ich auf etwas wartete. Nur wusste ich nicht auf was. Irgendwann traf Frank Wernes Artikel ein. Wenn ich mich recht erinnere, war Mutter überrascht, den Beitrag so bald zu sehen. Und irgendwas muss sie beunruhigt haben. Sie setzte sich zum Lesen an den Küchentisch. Natürlich ist Mutter stets in der Lage gewesen, ihre wahren Gefühle zu verbergen. So sehr sogar, dass ich jahrelang vermutet hatte, sie hätte keine. Doch war da ein Moment. Ein winziges Aufleuchten von irgendwas in ihrem Gesicht, als sie das dicke, schön gestaltete Kunstjournal schloss und mit einem Lächeln zu mir aufblickte. Meine Güte, was mache ich hier bloß? Dafür habe ich nun wirklich keine Zeit. Sie erhob sich und behielt die Zeitschrift in der Hand, statt sie wie üblich auf dem Küchentisch liegen zu lassen. Mir kam nicht einmal der Gedanke, herausfinden zu wollen, was in dem Artikel stand, da ich annahm, es handelte sich bloß um einen weiteren Beitrag über die schöne, zurückgezogen lebende Malerin. Dass Mutter irgendwem irgendwas über sich anvertraute, konnte ich mir einfach nicht vorstellen. Doch sollte ich mich darin irren. Sie hatte ihm Dinge erzählt, die sie bis dahin ihr Leben lang verschwiegen hatte. Und Frank Wern hatte alles aufgeschrieben und dann veröffentlicht. Er spielte Mutters Spiel aus Verweigerung und Verleugnung mit, dachte ich damals. Doch es war mehr. Mutter schien diesmal ihren Meister gefunden zu haben, wenn auch einen sehr zartfühlenden. Sein Porträt war gut geschrieben und den Durchschnittslesenden verriet er sicherlich auch nichts Überraschendes. Ich selbst fand den Text natürlich schockierend, als ich ihn viele Monate später las. Er erzählte von einer Kindheit, von einer Welt, von Menschen, Orten und einer Person, meiner Mutter, von denen ich nichts geahnt hatte. Er zeigte das Bild eines scheuen, in sich gekehrten Kindes, das seine Tage allein verbrachte, im Wald spazieren ging oder Märchen las. Mutter mit 8 Jahren, wie sie in einem Honigglas Biene um Biene fängt, um es verschlossen auf das Fensterbrett zu stellen und dem wütenden Gebrumm zuzuhören, wenn sie bis spät in der Nacht liest und zeichnet. Mutter mit 10 Jahren, wie sie einen verletzten Vogel findet, ihn vermeintlich gesund pflegt und ihn viel zu früh von einer nahen Klippe wirft, wo er sich kaum einen Moment hält, um dann hinab auf den Fels zu stürzen. Als junge Frau dann begreift sie, dass sie schön ist. Und sie hasst es. Sie will nicht, dass man sie anschaut. Sie will diejenige sein, die sieht. Deshalb wird sie Porträtmalerin. Kann sie doch Menschen unvoreingenommen betrachten und erkennen, was sie von sich zeigen möchten und was sie verzweifelt zu verbergen suchen. Damals dachte ich, dass sie Frank ein wenig vermisste und hoffte, dass die ganze Geschichte bald wieder vergessen sein würde. Heute weiß ich, dass wir in jenem Sommer zusammenfanden. Obwohl, oder vielleicht weil es schien, als würden wir alles andere und alle anderen verlieren. Frank Wern, Kyrre Opdahl, die Freier. Auch das, was man bei mir für Unschuld hielt und bei ihr für Schönheit. In meinen Augen blieb sie allerdings schön wie eh und je, wenn auch ihre Schönheit nun, da sie wie eine echte Einsiedlerin lebt, von anderer Art ist. Eine private Schönheit, die dem nicht unähnlich ist, was ich für meine private Art wiedergewonnener Unschuld halte. Einige Tage später fuhr Mutter mich zum Flughafen. In hellen Sommernächten. Hörspiel in zwei Teile nach dem Roman von John Burnside. Aus dem Englischen von Bernard Robben. Erster Teil. Die Rollen und ihre Darstellerinnen und Darsteller: Liv Rostal, Julia Riedler, Angelika Rostal, Barbara Auer, Siegfried Rüvoll, Achim Buch, Frank Wern und Amyn Haster, Thilo Werner, Kyre Opdahl, Wolf-Dietrich Sprenger, Martin Crosby, Hans Löw. Musik: Katrin Schüler-Springorum. Technische Realisation: Peter Kretschmann, Gerd-Ulrich Poggensee und Nicole Graul. Regieassistenz: Ralf Jordan. Hörspielbearbeitung und Regie: Barbara Mehrkötter. Produktion: Norddeutscher Rundfunk 2013. Redaktion und Dramaturgie: Henning Rademacher.